Ich will dich mit den Augen leiten, und wo du gehst, mit dir gehen. Ich will dir Weg und Bahn bereiten, im dunklen Tal auf steilen Höhen. Mein Antlitz gehet vor dir her und führet dich durch Land und Meer. Ja, Herr, du willst mich selber leiten, ich selber weiß den Weg ja nicht. Du willst vor mir die Bahn bereiten, bis ich dich schau und bin als Licht. Ich will dich mit den Augen leiten und freundlich auf dich niederschauen. Ich lasse deinen Fuß nicht gleiten, mir darfst du ganz getrost vertrauen. Ich bringe dich mit starker Hand durch Not und Tod ins Vaterland. Ja, Herr, du willst mich selber leiten, ich selber weiß den Weg ja nicht. Du willst vor mir die Bahn bereiten, bis ich dich schau im Himmelslicht. Ich will dich mit den Augen leiten, von Tag zu Tag, von Stund zu Stund. In guten und in bösen Zeiten, ich halte treulich meinen Bund. Und ist der Weg auch steil und schwer, ich trage dich zum Segenziel. Ja, Herr, du willst mich selber leiten, ich selber weiß den Weg ja nicht. Du willst vor mir die Bahn bereiten, bis ich dich schau im Himmelslicht. Ja, Herr, mein Gott, du wollst mich leiten, mit Mutterlieb und Vater treu. Auch bleib mir lebenslang zur Seite und steh mir bis ans Ende bei. Herr, gehe mit mir ein und aus, bis ich daheim im Vaterhaus. Ja, Herr, du willst mich selber leiten, ich selber weiß den Weg ja nicht. Du willst vor mir die Bahn bereiten, bis ich dich schau im Himmelslicht.